S2 vor Mitternacht. Hören Sie jetzt Ferdinand Sauerbruchs Auferstehung. Eine Sendung aus dem Jahr 2054 über die Geschichte der immerwährenden Gesundheitsreform. Autor Bert Bresken. Heute, am 19. Februar 2054, hat die Oberste Ärztekammer endlich den plastischen Chirurgen freien Zugang zu den restlichen Silikonreserven der Erde gewährt. Wir erinnern uns. Als vor 10 Jahren die Rohstoffreserven knapp wurden, brach zwischen den plastischen Chirurgen und der Computerindustrie der Krieg um den kostbarsten aller Rohstoffe aus. Das Silikon. Das Wohl der Patienten war in Gefahr. In dieser Situation entschloss sich der gerade in Paderborn tagende Ärztetag zu handeln und konstituierte sich als vorläufige Nationalversammlung. Sein Ziel? Eine sämtliche Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens umfassende Gesundheitsreform zum Wohle aller Menschen. Einheiten der Hartmann-Bundeswehr lösten das Parlament auf und verhafteten die Regierungsmitglieder, nachdem der noch amtierende Gesundheitsminister als computergesteuerter Replikant enttarnt worden war. Doch die Computerindustrie gab sich nicht geschlagen. Es folgte eine Zeit blutiger Wirren, die wir alle noch in grausamer Erinnerung haben. Sie endete vor einem halben Jahr mit einem Sieg der plastischen Chirurgen und ihrer Hilfskontingente. Völlige Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens und seine Ausrichtung auf die Prinzipien der großen Gesundheitsreform ist in vollem Gange. Überall auf den Straßen sieht man lachende Ärzte und Menschen, die leichten Schrittes unzählige Treppenstufen hinaufsteigen. Wir haben ein neues Verhältnis zu unserer Geschichte gewonnen. Wir wissen heute, dass alle Geschichte die Geschichte von Gesundheitsreformen ist. Genauer gesagt, die Geschichte einer einzigen, immerwährenden Gesundheitsreform, die sich seit 3000 Jahren vollzieht. Das Ministerium für Gesundheitswiederbeschaffung hat deshalb angeregt, dass sich alle Bürger über die geheimnisvolle und großartige Geschichte unseres Gesundheitswesens unterrichten sollen. Dazu leistet diese Sendung einen Beitrag. Die Teilnahme an unserer Sendung befähigt Sie außerdem, die zentrale medizinhistorische Prüfung der AOK zu bestehen, was eine Vorbedingung dafür ist, dass Sie ärztliche Dienste in Anspruch nehmen können. Hören Sie also gut zu. Die Anfänge, die Stufen 1 und 2, liegen im Dunkel der Vorgeschichte. Wir wissen also nichts darüber, warum es überhaupt zur Reform kam, welche Missstände damals zu bekämpfen waren. Auf jeden Fall müssen es gewaltige Missstände gewesen sein, durch die ein so gewaltiges Unternehmen wie die immerwährende Gesundheitsreform einstmals in Gang gesetzt wurde. Gut belegt ist die Errichtung des ersten Großklinikums in Epidaurus während der vierten Stufe im Jahr 400 vor unserer Zeitrechnung. Der Bau war erst nach 2 Jahrhunderten abgeschlossen. Aber im Unterschied zu den späteren Großkliniken in Aachen oder Marburg konnten die Baukosten während all dieser Jahre durch den Einsatz von Sklavenarbeit stabil gehalten werden. Die hauptsächliche Heilmethode für die aus aller Welt anreisenden Patienten bestand im Heilschlaf. Während der Nacht, so die Quellen, ging der Gott der Heilkunst, Asklepios, persönlich durch die Hallen, um nach den Kranken zu schauen. Na, wie geht's uns denn heute? Wenige Jahrhunderte später eroberten die Römer Italien, Deutschland, die Schweiz, England und Nordafrika, um dort ungestört Militärhospitale errichten zu können. Damit begann die ruhmreiche Geschichte der plastischen Chirurgie. Römische Ärzte stellten bereits zerstörte Nasen mithilfe von transplantiertem Eigengewebe wieder her. Derart schufen sie das berühmte römische Profil, dem spätere Generationen edle Einfalt und stille Größe nachsagten. Zum Dank befreite Kaiser Hadrian die Ärzte von Kommunalabgaben und der Heerespflicht. Während der 12. bis 23. Stufe der immerwährenden Gesundheitsreform, die man früher als Mittelalter bezeichnete, wurde die Tätigkeit der Chirurgen erheblich behindert. Sie erhielten kaum noch Fortbildungsmöglichkeiten. 700 Jahre lang ließ man sie aufgrund eines Missverständnisses keine Leichen sezieren. Eine Bulle des Papstes Bonifaz des 8. von 1299, nach der es untersagt war, Leichenteile zu kochen, um das Fleisch von den Knochen abzulösen, verstanden die Behörden so, dass Sektionen unerwünscht seien. Eigentlich richtete sich die Bulle aber gegen die verbreitete Gewohnheit, gefallene Kreuzzugsritter vor Ort zu zerstückeln und zu kochen, um ihre Gebeine besser in die Heimat überführen zu können. Als Diagnoseinstrument stand nur noch das Uringlas zur Verfügung. Unter solch widrigen Umständen waren es nur wenige, die den Beruf des Mediziners ergriffen. Martin von Senging schilderte 1457 in einem Brief, wie er im Kloster Bosfeld krank geworden sei und weil es in der Nähe keinen Arzt gab, einen Boten mit seinem Urin bei strömendem Regen zu einem Physikus in die 3 Meilen entfernte Reichsstadt schicken musste. Die durch Wind und Regen reitenden Urinboten, die im Auftrag vornehmer Herren unterwegs waren, waren noch lange nach dem Dreißigjährigen Krieg ein alltäglicher Anblick in den deutschen Ländern. Außer den Chirurgen und den gelehrten Medizinern kämpfte eine dritte Medizinergruppe um die Anerkennung, die Heilpraktiker. Sie praktizierten unter großen persönlichen Risiken, denn die Abschlussprüfung fand manchmal auf dem Scheiterhaufen statt. Selbst die berühmteste Frau des Mittelalters, die Nonne und spätere Äbtissin Hildegard von Bingen, musste für die Anerkennung ihrer Steinmedizin ein langwieriges Zulassungsverfahren über sich ergehen lassen. In einem der Choräle, die sie für die Nonnen ihres Klosters in Bingen geschrieben hat, hat sie diese Schwierigkeiten geschildert und ihre Heilmethoden der Öffentlichkeit präsentiert. Ich bin Hildegard von Bingen und ich werd für euch singen, euch die Botschaft bringen. Ihr sollt jetzt mein Wissen nicht länger vermissen über Heilverfahren, die ich kenne seit Jahren. Ich wagte nicht zu berichten von meinen Gesichten. Ich hab mich nie beklagt. Doch dann hat Gott gesagt, du musst es probieren, dich zu approbieren. Was kannst du verlieren? Ich hab mit Bischof und Abt ein Gespräch gehabt. Sie waren etwas erschreckt, doch ihr Interesse war geweckt. Ich wurde nicht verbrannt. Ich bin jetzt anerkannt. Sogar Papst Eugen III. wenn er grad litte, käme jetzt zu mir für ein Steine-Elixier. Ich bin Hildegard von Bingen und sage, Steine können viel vollbringen, wenn Spinnen gebissen, die Haut ist zerrissen und ihr habt einen Achat in der Kammer parat. Legt ihn auf die Wunde in einer halben Stunde ist alles verschwunden, ihr habt's überwunden. Seid ihr tagsüber tüchtig, doch nächtens mondsüchtig und fühlt euch malat, dann tut diesen Achat, damit er Ruhe schenke in eure Getränke. Ich weiß, liebe Schwestern, ihr seid nicht von gestern, also hört euch den Rest an. Ich bin Hildegard von Bingen und sage, es wird euch gelingen, die Krankheit zu bezwingen. Den Bergkristall gibt's als Schmuck überall, doch als Tonikum ist er gar nicht dumm. Gegen quellende Augen kann er so taugen. Fühlt ihr mit Gestöhn in eurem Kopf den Föhn, nehmt den Chrysolith zur Arbeit mit. Er beherrscht die Luftgeister, als wär er ihr Meister. Ich bin Hildegard von Bingen und sage, Steine zu verschlingen kann Nebenwirkungen bedingen. Denn er ist eine Wucht gegen die gelbe Sucht. Der Hyazinth, wenn man in den Mund ihn nimmt, vertreibt das schrille Lachen und kann noch anderes machen. Und zwar auf diese Weise zieht ihn durch eure Speise wie eines Kreuzes Zeichen, dann wird Verwirrung weichen. Ergreift euch die Gicht, ist der Saphir Pflicht. Mehr sag ich heute nicht. Nächsten Sonntag seid wieder bereit, denn um die gleiche Zeit gibt's Infos über Besessenheit. Darauf hört ihr die Belehrung über Kräuter und Ernährung und den unbekannten Drang und den Zusammenhang von fast allen Dingen. Das sagt euch Hildegard von Bingen. 1582, 24. Stufe der immerwährenden Gesundheitsreform. in der Verordnung Reformatio und erneuernswerte Ordnung der Apotheken und wie es mit den Ordinariis Physicis oder Stadtärzten ihres Verdiensts halben in des Heiligen Reichs Freistadt Worms hinfürter gehalten werden soll, wurde für Ärzte und Apotheker die Schweigepflicht eingeführt, um sie von Klagen über ihre finanzielle Lage abzuhalten. Natürlich erscheint uns Menschen des 21. Jahrhunderts, die wir uns daran gewöhnt haben, den Krankenpass bei Stellenbewerbungen, Vertragsabschlüssen, Verabredungen mit einem eventuellen Geschlechtspartner oder Verkehrskontrollen durch die Mitarbeiter des Ministeriums für Gesundheitswiederbeschaffung vorzuzeigen, eine ärztliche Schweigepflicht absonderlich. Ja, einige Historiker haben sogar bestritten, dass es jemals so etwas wie eine ärztliche Schweigepflicht gegeben hat. Doch ist ihre Existenz durch Quellen eindeutig belegt. Der bekannte Komponist Adelbert Riemann hat eine Oper mit dem Titel »Das Schweigen der Ärzte« verfasst, die kürzlich in Berlin Premiere hatte. Übrigens eine Auftragskomposition der Ärztekammer Bremen. Riemann gelingt es in diesem Stück, das Schweigen eines Wormser Arztes aus dem Jahr 1582 lebendig werden zu lassen. Wir hören im Folgenden einen kurzen Ausschnitt aus Riemanns monumentalem Werk. Ja, soweit also das Schweigen der Ärzte. Im 16. Jahrhundert gestattete man plötzlich Leichensektionen. Ja, man errichtete an zahlreichen Orten sogenannte anatomische Theater, in denen rund um einen drehbaren und von Kerzenhalter erleuchteten Sektionstisch wie in einem Amphitheater Zuschauerreihen angeordnet wurden. Die unterste Reihe war für die medizinische und gesellschaftliche Prominenz reserviert. In der zweiten Reihe saßen die Kandidaten der Medizin. Als ein Relikt aus der Zeit ihrer Diskriminierung mussten sich die Chirurgen die übrigen Plätze mit interessierten Laien aus dem Volk teilen. Die anatomischen Theater erfreuten sich lebhaften Zuspruchs von Seiten der Gesellschaft. Das Verdienst der nachfolgenden Stufe der immerwährenden Gesundheitsreform bestand in dem Versuch, die Krankheiten zu systematisieren. Ein Entwurf zu einem allgemeinen Krankenhaus aus dem 18. Jahrhundert teilte die Krankheiten in hitzige und langwierige ein. Die hitzigen Krankheiten unterteilten sich weiter in erstens herrschende, zweitens bös- oder faulartige, drittens fieberhafte mit oder ohne Entzündung, viertens mit Wut oder Wasserscheu verbundene. Die langwierigen Krankheiten unterteilten sich in erstens unruhige und gefährliche, zweitens bösartige und ekelhafte, drittens ansteckende, viertens nicht ansteckende, nicht bösartige und fünftens chirurgische. Die diesen neuen Krankheitsbildern zugeordneten Patienten sollten jeweils in verschiedenen Zimmern untergebracht werden. Seitdem sind wir weit vorangekommen. Heute im Jahr 2054 unterscheidet man etwa 14.000 verschiedene Krankheitsbilder. Jedes dieser Krankheitsbilder wird im geplanten Krankenhaus in Siegen schon bald sein eigenes Zimmer erhalten. Das Ansehen des Ärztestandes erreichte während der 30. bis 41. Stufe der immerwährenden Gesundheitsreform, also Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, einen ersten Höhepunkt. Verantwortlich dafür waren vor allem drei große Erfindungen. Die Erfindung der Einmalhandschuhe, des Chloroforms und des Ärztefilms. Als die Chirurgen noch mit bloßen Händen operierten, starben die meisten Patienten im Krankenhaus aufgrund der fehlenden Asepsis an anderen Krankheiten als der, wegen der sie ursprünglich eingeliefert worden waren. Da jedoch das Gefühl beim Operieren mit Plastikhandschuhen nicht so intensiv war wie ohne, sträubten sich viele Ärzte lange, sie zu benutzen. Vor der Verwendung von Chloroform gab es nicht wie heute stundenlange Operationen. Ein guter Chirurg musste vor allem eines sein: schnell. Die recht häufig ausgeführte Amputation des Unterschenkels zum Beispiel musste in 30 Sekunden beendet sein. Denn nur so lange ließ sich ein nicht betäubter Patient festhalten. Als folgenschwerste der drei Erfindungen aber hat sich der Arztfilm erwiesen. Während der Silikonkriege konnte die Bevölkerung nicht zuletzt mittels der permanenten Ausstrahlung von Ärzteserien durch einen Sender des Hartmann-Bundes für die gerechte Sache mobilisiert werden. Wer weiß, ob der Krieg ohne diese mutige Maßnahme nicht eine andere Wendung genommen hätte. Im Folgenden stellt uns die Leiterin des Film- und Traumarchivs der Ärzte, das vom Ministerium für Gesundheitswiederbeschaffung neu gegründet wurde, einen frühen Filmklassiker vor. Ein Meilenstein des modernen Ärztefilmes war sicherlich die deutsche Produktion Die drei von der Beratungsstelle von 1931. Der Film adaptierte auf freie Art einige Episoden aus der Frühzeit der psychoanalytischen Bewegung, als Freud und seine Schüler C.G. Jung und Alfred Adler noch eine enge Dreiergemeinschaft bildeten. Als unbekümmerter Draufgänger Sigmund Freud begeisterte Willi Fritsch vor allem das weibliche Publikum. Heinz Rühmann brachte für die Rolle von C.G. Jung viel jungenhaften Charme mit und Oskar Karlweis machte durch seine Darstellung Adlers Theorie der Organminderwertigkeit einem breiten Publikum einsichtig. Die Handlung beginnt damit, dass die drei Nachwuchsmediziner Freud, Jung und Adler von Bankrott und Approbationsentzug bedroht sind. Da kommt Freud auf die geniale Idee, die Psychoanalyse zu erfinden. Die beiden anderen sind begeistert. Zusammen machen sie eine psychoanalytische Beratungsstelle auf und leben und arbeiten einträchtig beisammen. Die schöne und kapriziöse Patientin Lillian, eine Tochter aus gutem Haus, gespielt von Lillian Harvey, bringt jedoch das Junggesellenidyll bald ordentlich durcheinander. Lillian kommt steppend und singend zur Tür herein, was von Freud sofort als Katatonie einer Hysterikerin gedeutet wird. Damit hat er Lillians Herz für sich gewonnen. Doch auch C.G. Jung und Adler gefallen ihr gut und machen ihr Avancen. Auf dem Faschingsball der psychoanalytischen Vereinigung kommt es zum Bruch. Die drei finden heraus, dass Lillian heimlich bei jedem von ihnen in Behandlung ist. Erbittert streiten sie sich über die entscheidenden Triebkräfte des Unbewussten, Sexualität, Machtstreben oder Archetypen. Da taucht ein Bösewicht auf, der geheimnisvolle Breuer, ein abgefallener Ex-Kollege Freuds. Er lauert Lillian auf und versucht, sie zu hypnotisieren, um die Willenlose auf einem internationalen Ärztekongress vorzuführen. Gemeinsam schlagen die drei Breuer in die Flucht. Lillian entscheidet sich endgültig für Freud und seine Theorie frühkindlicher Sexualität. C.G. Jung und Adler haben sich damit abgefunden. Der Film war ein Riesenerfolg und trug in seiner amerikanischen Version sicher viel zur raschen Verbreitung der Psychoanalyse in Amerika bei. Während Adler und Jung sich von dem Film distanzierten, hatte Sigmund Freud sicher Bedenken in einigen Details. Doch traten ihm bei der Premiere in Berlin, wie seine Tochter Anna in ihren Erinnerungen berichtet, die Tränen in die Augen. Später, während der Nazizeit, war der Film nur in einer zensierten Fassung zu sehen. Titel und Namen der Hauptpersonen wurden verändert. Der Film wurde im Auftrag von Goebbels eigens mit einer neuen Tonspur versehen, in der Freud, Jung und Adler groteskerweise als Tankstellenbesitzer dargestellt wurden. Sogar das von den dreien intonierte Lied »Ein Freud, ein guter Freud, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt«, unser Lied, wie Freud immer sagte, wurde umgetextet. Auch im Nachkriegsdeutschland wurde der Film weiterhin in dieser verharmlosenden Version gezeigt. Ein Freud, ein guter Freud, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nicht betrübt. Während der 53. Stufe der immerwährenden Gesundheitsreform im Jahre 1983 wurde nach 12-jähriger Bauzeit das berühmteste Bauwerk der Neuzeit eingeweiht, das Großklinikum Aachen. Leider ist dieses Monument durch die Silikonkriege in Schutt und Asche gelegt worden. Doch seine Ruinen geben Zeugnis von der früheren Größe. 18 Türme begrenzten das Areal. Jeder von ihnen war größer als der Aachener Kaiserdom. Auf 34.000 Quadratmetern waren 1.500 Betten untergebracht. Ein weiteres Drittel der Gebäudeanlagen diente Forschung und Lehre. Das Belüftungssystem wälzte pro Stunde 3,5 Millionen Kubikmeter Luft um. Das Wartungspersonal bestand aus 250 Menschen. Doch neben solchen Monumenten des medizinischen Fortschritts wurden auch kleine, überschaubare Kliniken geschaffen, in denen sich die Patienten nicht an Apparaten ausgeliefert zu fühlen brauchten. Erinnert sei hier nur an die Klinik des plastischen Chirurgen Johannes Wegner, der die neuen Patienten jeden Morgen über die Sprechanlage seines 70-Betten-Krankenhauses persönlich zu begrüßen pflegte. Liebe Patienten, willkommen im Haus zur lieben Hand. Ich bin der Hannes, euer Chefarzt. Dann gibt es noch meine Oberärzte Jochen und Wiebke. Die Schwestern Hildegard, Vreni, Grit und den Pfleger Heribert habt ihr ja vielleicht schon kennengelernt. Ich bringe noch ein paar Praktikanten und Zivis herum, aber ich kann mir ja auch nicht alle Namen merken. Das Haus zur lieben Hand ist ein anderes Krankenhaus als die, die ihr bisher kennt. Wir alle bemühen uns hier, der Anonymität des modernen Krankenlebens entgegenzutreten. Und wir hoffen, dass ihr das auch versucht. Wenn ich also nachher auf Visite in die einzelnen Zimmer gehe, erwarte ich, dass mir jeder von euch, der dazu noch in der Lage ist, die Hand gibt. Sagt, wie er heißt und was ihm fehlt. Und da will ich kein verlegenes Herumgestottere hören, nur weil ihr eurem Chefarzt gegenüber sitzt. Ihr müsst lernen, dass auch Ärzte Menschen sind. Und wir lernen, dass ihr Menschen seid, nicht nur bloße Krankheitsfälle. Wenn ich nachher auf Visite komme, erwarte ich, dass mir mindestens einer im Zimmer einen Witz erzählt. Aber keinen, den er von einer Schwester oder einem Pfleger gehört hat. Die kenne ich nämlich schon alle. Ihr wisst, wir sind ein kleines Krankenhaus. Also am besten, ihr überlegt euch jetzt schon mal was. Es kann auch eine Episode aus eurem Leben sein, irgendwas, was euch mal passiert ist. Aber bloß nicht so eine Jammergeschichte. Um 17 Uhr gibt's Kaffee. Danach macht Schwester Hildegard mit euch Tanztherapie bis zum Umfallen. Ihr seid hier in einem Krankenhaus der neuesten Generation. Deshalb nennen wir es auch nicht mehr Krankenhaus, wir nennen es Krankenheim. Ihr seid nicht mehr die Patienten, ihr seid die momentan Unwohlen. Statistisch gesehen habt ihr nach 13,6 Tagen die Chance, hier wieder rauszukommen. Natürlich abhängig von der Schwere der Operation. Die Visite beginnt jetzt. In der durch den damaligen deutschen Gesundheitsminister Seehofer veranlassten 55. Stufe der immerwährenden Gesundheitsreform, die er irrtümlich für die dritte Stufe hielt, wurde im Jahr 1992 beschlossen, dass die Anzahl von Ärzten, die sich niederlassen, ab 1999 nach dem Bedarf vor Ort festgelegt werden soll. Diese Maßnahme, ein Beispiel für die seltsamen Irrwege, die die Geschichte der immerwährenden Gesundheitsreform gelegentlich aufweist, verursachte bei vielen Ärzten Panik und Albträume. Das schon erwähnte Film- und Traumarchiv der Ärzte hat uns einen dieser Träume zur Verfügung gestellt. In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1993 hatte der niedergelassene Kölner Hals-Nasen-Ohren-Arzt Harald Höfgen folgenden Traum. Es schien ihm, als würde er durch den schrillen Klang der Türglocke geweckt. Mühsam erhob sich Höfgen, seine Frau rührte sich nicht. Er ging im Schlafanzug zur Tür und öffnete. Vor der Tür stand ein hausiererähnlicher Mann, der einen Bauchladen voller Schwämme umgebunden hatte. Höfgen konnte sein Aussehen nicht erkennen, denn er hatte einen breiten Hut tief ins Gesicht gezogen. Unter der Hutkrempe hervor ertönte eine kräftige Stimme. Ärzteschwämme, Ärzteschwämme. Ärzteschwämme. Na gut, geben Sie her. Hörte sich Höfgen zu seiner eigenen Überraschung sagen und nahm dem Hausierer den Bauchladen ab. Oh, danke, Herr Doktor, sagte die Stimme, die auf einmal ganz nah an sein Ohr tönte. Ächzend trug er den Bauchladen voller Schwämme ins Schlafzimmer. Seine Frau, die noch immer ausgestreckt im Bett lag, öffnete plötzlich die Augen und schrie: Was ist das? Ärzteschwämme. Ich habe mir gedacht, man weiß nie, wozu man die brauchen kann. Die waren ganz billig. Unglückseliger, was hast du getan? Wieso? Die sind zu nichts gut. Dein Einkommen wird sinken, als wäre das Schiff deines Lebens bei Nacht auf einen Eisberg aufgelaufen. Oh, du übertreibst. Man wird mit Fingern auf unseren kleinen Peter, deinen Sohn, zeigen. Ach was? Als wäre er das Kind von arbeitslosen Lehrern. Hast du nicht gehört, wie jeden Tag im Radio vor der Ärzteschwemme gewarnt wird? Mag schon sein, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber was meine Einnahmen angeht, übertreibst du wohl wirklich ein bisschen, meine Liebe. So. Na dann ruf mal bei deiner Bank an. Mitten in der Nacht? Natürlich. Widerwillig nahm Höfgen den Hörer zur Hand. Hier Zentrumsbank, hallo? Ja, hier ist Dr. Höfgen. Ich wollte meinen Kontostand erfahren. Ihr Kennwort? Zerumen. Einen Augenblick, bitte. Dr. Höfgen, wie wir gerade feststellen, fällt Ihr Kontostand ins Bodenlose. Was? Seit wann? Seit 5 Minuten. Unter diesen Umständen können wir natürlich Ihren Kreditrahmen nicht länger aufrechterhalten. Wir sollten das alles in Ruhe besprechen. Bitte schauen Sie bei uns vorbei und bringen Sie Ihre Scheckkarte mit. Wann denn? Sagen wir in einer halben Stunde. Aber das geht nicht. Ich bin noch im Schlafanzug. Und nachher muss ich in die Praxis. Oh, das macht nichts. Wir schicken gleich jemanden vorbei, der Ihre Scheckkarte abholt. Gute Nacht. Höfgen schlüpfte in seinen weißen Kittel und zog einen grauen Mantel darüber. Liebling, ich muss für kurze Zeit untertauchen. Sie wollen mir die Scheckkarte wegnehmen. In ein paar Stunden bin ich wieder zurück. Höfgen ging die nächtliche hohe Straße entlang. Bislang war ihm nie aufgefallen, in wie vielen alteingesessenen Geschäften sich Hals-Nasen-Ohrenärzte niedergelassen hatten. Er wunderte sich, weil in vielen Praxen noch Licht brannte, und fragte einen Passanten, was da los sei. Die Ärzte haben die Öffnungszeiten ihrer Praxen verlängert, damit die Leute auch noch nach der Arbeit zu ihnen kommen können. Ja, seit der Ärzteschwemme ist ja einiges anders geworden. Beim Vorübergehen sah Höfgen anhand der Praxisschilder, dass viele seiner Kollegen auf den erhöhten Konkurrenzdruck mit einer weiteren Spezialisierung reagiert hatten. Da waren Schilder zu lesen wie »Hier nur noch Nasen«, »Dr. Kunze, Halsspezialist«, Behandlung von Erkrankungen linker Ohren, rechte Ohren bei Dr. Küppersbusch gegenüber. Höfgen kam zum Domvorplatz. Auch der Kölner Dom war hell erleuchtet. Durch die geöffneten Türen strömten Leute hinein. Hat der Dom denn jetzt auch nachts auf? Fragte Höfgen jemand, denn er fühlte sich so schwach, dass er plötzlich das Bedürfnis nach geistlichem Trost in sich verspürte. Wissen Sie das denn nicht? Im Dom haben jetzt 3 Hals-Nasen-Ohren-Kapazitäten ihre Gemeinschaftspraxis eröffnet. Die haben stereoskopische Mikroskope und Sonographen. Wie erstarrt stand Höfgen in der Menschenmenge auf dem Domvorplatz. Da sprengte auf einmal ein Reiter, begleitet von 2 Harmoniumspielern auf dem Platz. Der Adler in seinem Wappen wies ihn als Boten der Bundesregierung aus. Nachdem die Harmoniumspieler die ersten Takte der Nationalhymne intoniert hatten, begann der Bote eine Rede. Bürger von Köln, die Lage ist ernst. Ein Wesen geht um in Europa. Das Gesundheitswesen. Es hat euch lange vor dem Tode bewahrt. Doch jetzt droht es, selbst zu verwesen. Doch wie Heidegger gesagt hat, nur Auswesung folgt Genesung. Drei Grundübel plagen unsere Gemeinschaft und unsere Gemeinschaftspraxen. Das sind erstens die Kostenexplosion, zweitens der Pflegenotstand, drittens die Ärzteschwemme. Bei dem letzten Wort ergriff Höfgen, der noch immer mit dem Bauchladen voller Schwämme dastand, ein Schaudern. Die in den letzten Jahren überall zu beobachtende Kostenexplosion hat bereits schwere Schäden an den Versicherungsgebäuden der AOK in Darmstadt, Hamburg und Dessau verursacht. In Mainz konnte der Hauptturm der DKV nicht mit verspiegelten Fenstern ausgerüstet werden. Was den Pflegenotstand angeht, ruft die Bundesregierung den Krankenschwestern, Pflegern und Assistenzärzten zu: Der Dienst an Mensch und Maschine ist ein schöner Dienst. Deshalb dauert er auch so lang. Vielleicht seid ihr überarbeitet, aber dafür werdet ihr ja auch unterbezahlt. So gleicht sich alles aus. Die Bundesregierung möchte damit nicht sagen, dass ihr euer Gejammer zum Halse raushängt. Aber so in der Art könnte man es ausdrücken. Schwestern, denkt an Mutter Teresa. Pfleger, denkt an Vater Teresa. Mutter Teresa aber ruft die Bundesregierung zu: Mutter Teresa, falls Sie noch am Leben sind, kommen Sie nach Deutschland. Auch hier herrscht Pflegenotstand, nicht nur in Indien. Auch hier brauchen wir Menschen, die bereit sind, umsonst für andere zu arbeiten und sich dabei gut zu fühlen. Ein nicht weniger schlimmes Übel aber ist die Ärzteschwemme. Ein erster Schritt zu ihrer Bekämpfung ist die Begrenzung der Zulassung für Medizinstudenten. Ab 1.12. werden nur noch Medizinstudenten zugelassen, die aus einer alten Ärztefamilie stammen. Bravo, bravo! Entrang es sich dem Mund von Höfgen. Der Bote der Bundesregierung hob ruheheischend die Hand. Weiter wird mit sofortiger Wirkung verfügt, dass die Gewerbefreiheit aufgehoben ist. Um für eine gleichmäßigere Verteilung der niedergelassenen Ärzte über das Bundesgebiet zu sorgen, dürfen nur noch die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte in Köln weiterarbeiten, deren Namen mit K beginnt. Das gilt für die Kollegen Kindler, Kremp, Küppersbusch, Kaiser, Kunze und Kunert. Der Kollege Höfgen wird angewiesen, sich mit seiner Familie innerhalb von 24 Stunden in Hildesheim niederzulassen. Genauer, in einem Vorort von Hildesheim, da die Hals-Nasen-Ohrendichte in Hildesheim selbst schon recht groß ist. Höfgen taumelte fort zum Rheinufer. Verzweifelt warf er seinen Bauchladen mit den Schwämmen in den Rhein. Die Schwämme sogen sich sofort voll mit Wasser und schwollen enorm an. Höfgen fand, dass sie jetzt vergrößerten Organen ähnelten. Entmutigt machte er sich auf den Nachhauseweg. Seine Frau war inzwischen völlig angezogen. Du musst packen, Liebes, wir müssen fort. Wohin? Nach Hildesheim. Hildesheim? War der Mensch von der Zentrumsbank inzwischen schon da? Ja, gleich als du aus dem Haus gegangen warst. Und was hat er gesagt, als meine Scheckkarte nicht da war? Nichts. Er hat Peter mitgenommen. Er hat gesagt, Peter muss jetzt in der Zweigstelle eine Banklehre machen. Mit 8 Jahren? Diese Unmenschen. Wenn wir wirklich nach Hildesheim gehen, müssen wir uns beeilen, lieber. In einer Stunde geht der nächste Zug. Du hast recht. Zumal wir noch von da aus mit dem Bus weiter müssen in die Vorstadt. Mein Gott! Du wirst ein Landarzt. Ja, Liebes. Einmal das Läuten der Nachtglocke missgedeutet und es lässt sich nie wieder gut machen. In diesem Moment wachte Höfgen auf. I'm lying in the shade of my family tree. I'm a branch that broke off. will become of me. Dear mom, I'm lying here in this queen-sized bed. I'm thinking back to all the stories you read to me about those little animals who went to sea in their beautiful pea-green boats. But I can't remember now what happened then. Dear mom, how does it end? ...1978 wurde die erste In-vitro-Fertilisation vorgenommen. Während in den USA die Vermittlung von Leihmüttern allmählich zum normalen Geschäft gehörte, wurde das erste Vermittlungsbüro in Frankfurt nach Protesten der Bevölkerung 1989 wieder geschlossen. 2010, nach der Regelung rechtlicher Aspekte durch die 61. Stufe der Gesundheitsreform, wurde das Büro wieder eröffnet. Alfons Mergetheimer, ein Pionier der ersten Stunde, erinnert sich. Als ich damals Rent a Mother gegründet habe, da gab es gerade in Deutschland noch viele Vorbehalte, vor allem von Seiten der Kirchen. Dabei, wer war denn die erste Leihmutter? Die Jungfrau Maria. Wenn ich jetzt mal aus Matthäus zitieren darf, wir haben die Stelle damals in unserer Informationsbroschüre abgedruckt. Als Maria mit Josef verlobt war, fand es sich, dass sie empfangen hatte vom Heiligen Geist. Da aber Josef, ihr Mann, gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie im Stillen zu entlassen. Moment, jetzt kommt's, wo er die Entlassung zurücknimmt. Während er das überlegte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach zu ihm: Josef, scheue dich nicht, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Und das heißt ja wohl, ihr wurde eine befruchtete Eizelle eingepflanzt. Dieser Vorgang wird in der Bibel nun eindeutig positiv bewertet. Nicht nur bei Matthäus, auch bei Lukas. Wir haben das damals von einem unabhängigen Institut prüfen lassen. Sehr gut finde ich auch nach wie vor, wie Matthäus die Reaktion des Ehemanns, also Josefs, schildert. Er weiß nicht, soll er jetzt selbst noch mit Maria intim werden? Aber der Engel macht ihm klar, dass das überhaupt kein Problem ist. Das ist wirklich realistisch dargestellt. Ich denke, wenn man das so liest, da wird einem klar, dass von Seiten der Kirche in Sachen Leihmutterschaft eine gute Portion Heuchelei im Spiel war. Wir haben dann Rent a Mother in aller Ruhe weiter aufgebaut, auch international. Natürlich musste man bei der Auswahl der Leihmütter vorsichtig sein. Wir hatten als erstes Unternehmen sogenannte No-Kriterien entwickelt. Die besagten No-Prostituierte, No-Alkohol oder Tabak während der Schwangerschaft wegen der Gefahr von Missbildungen, No-Organspenderinnen. Bei anderen Leihmütterfirmen schauten sie oft nur nach, ist die Gebärmutter noch da? Aber so eine Geburt ist ja ein sehr komplexer Vorgang. Da arbeitet der ganze Körper dran mit. Da sollte dann auch alles komplett sein. Das wurde bei Rent a Mother alles von einem unabhängigen Institut überprüft. Durch den glücklichen Ausgang der Silikonkriege ist die immerwährende Gesundheitsreform in eine völlig neue Stufe eingetreten. Doch wir sollten darüber nicht die Opfer vergessen, die diese Stufe erst ermöglicht haben. Deshalb hören Sie zum Schluss ein Interview mit einem der zahllosen Freiwilligen, einem jungen Chirurgen, der anonym bleiben möchte. Wann, würden Sie sagen, hat der Konflikt zwischen Computerindustrie und Chirurgen begonnen? Oh, es gab sehr früh Anzeichen, die aber damals niemand richtig zu deuten wusste. Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts fanden einige Ärzte heraus, dass die Funksignale der Handys, die die Patienten mit ins Krankenhaus brachten, sich negativ auf den Rhythmus der Herzschrittmacher auswirkten. Natürlich verbannte man sie sofort aus den Krankenzimmern, aber alle Ärzte glaubten an ein rein technisches Problem. Niemand fiel auf, dass es gerade zu dem Zeitpunkt auftauchte, als die Telekom zunehmend mit den Computerkonzernen verschmolz. Aber bis klar wurde, dass die Gier der Computerindustrie nach Silikon hinter all diesen Sabotageakten stand, da sollten noch einige Jahrzehnte vergehen. Was hat Sie persönlich während der Silikonkriege am meisten erschüttert? Der Verrat der Radiologen. Wie Sie wissen, haben Sie sich auf dem 87. Radiologenkongress in der Silikonfrage auf die Seite der Computerindustrie geschlagen. Gerade als der kalte Krieg zwischen plastischen Chirurgen und Computerkonzernen in einen heißen umschlug. Natürlich arbeiteten die Radiologen schon lange enger mit den Computerexperten zusammen als mit den meisten Ärzten. Außerdem eigneten sie sich ständig Aufgaben an, die früher von Chirurgen gemacht wurden. Schon Ende letzten Jahrhunderts fingen sie an, Krampfadern zu veröden. Oder sie gaben Kontrastmittel, die gleichzeitig das Tumorwachstum hemmten. Was hatte das noch mit Radiologie zu tun? Trotzdem wollte ich es zuerst nicht glauben, dass sie zu den Computerleuten übergelaufen waren. Nach dieser Treulosigkeit kam ja dann in Chirurgenkreisen der Spruch auf, Log, Log, Radiolog. Können Sie uns etwas über die legendäre Schlacht um das Hauptquartier der Computerindustrie erzählen? Es war schrecklich. Ich darf gar nicht daran denken, wie viele tapfere plastische Chirurgen damals ums Leben kamen. Obwohl wir assistierende Kollegen ihnen permanent die fehlenden oder zerstörten Körperteile austauschten. Gegen Abend ist es dann einer kleinen Gruppe von 15 Leuten unter der Führung des Leiters einer Düsseldorfer Privatklinik gelungen, in einen Vorraum des Hauptgebäudes hineinzukommen. Sie verhandelten. Die Computerleute taten so, als würden sie darauf eingehen und schickten uns die Radiologen als Unterhändler. Und was passierte? Die Radiologen hatten so ein Ding dabei, das wie ein ganz normaler altmodischer Röntgenapparat aussah. Sie boten an, die verletzten Chirurgen zu röntgen. Natürlich waren alle begeistert. Sie müssen bedenken, dass wir seit dem Beginn des Krieges und dem Abfall der Radiologen schon seit einigen Jahren keine Möglichkeit mehr hatten, uns röntgen zu lassen. Alle Kollegen aus der Gruppe wollten sich also röntgen lassen, auch die, die gar nicht verletzt waren. Doch der angebliche Röntgenapparat war von den Computerleuten in einen Antimaterietransmitter umgebaut worden. Alle 15 Ärzte wurden sofort in ein Paralleluniversum versetzt, in dem es keine Einmalhandschuhe gab. Was ist aus ihnen geworden? Obwohl sie sich dort standhaft weigerten, jemand die Hand zu geben, sind sie bald an verschiedenen Infektionskrankheiten gestorben. Schrecklich. Haben Sie denn während all dieser Zeit nie die Hoffnung verloren? Niemals. Wissen Sie, manchmal, wenn wir im Freien unser Nachtquartier eingenommen hatten, und es war eine dieser eiskalten Nächte, saßen wir beisammen und jemand sang ein kleines Lied von Schubert. Wir Ärzte sind ja sehr musikalisch. Dann ging mein Blick zu dem unendlichen, bestirnten Himmel über uns. Und eine alte Prophezeiung fiel mir ein. Eines Tages würde ein Oberarzt geboren werden. Er würde den Namen eines Chirurgen aus unvordenklicher Zeit tragen und Ordnung und Frieden schaffen im Universum. Und ich fühlte, er ist schon ganz nah. Wie ist sein Name? Friedrich Sauerbruch. S2 vor Mitternacht. Sie hörten Ferdinand Sauerbruchs Auferstehung. Eine Sendung aus dem Jahr 2054 über die Geschichte der immerwährenden Gesundheitsreform. Autor Bert Bresken. Die Sprecher waren Jürgen Andreas, Gerd Andresen, Patrick Blank, Maria Majewski, Sabine Niethammer, Heinz Schimmelpfennig, Klaus Spürkel, Angela Stark und Andreas Zerder.